Düsseldorfer Rockcafé. Herzlich willkommen zur Oldie-Kiste der Düsselwelle. In der Technik ist heute der liebe Norbert Marbach. Mein Gast Tobias Wuttke. Ja, hallo, hallo. Einer fehlt, der Leo war so viel on Tour diesen Monat. Mit der musste vor Rainbow spielen. Mittelmeer und Richie Blackmore in Prag und Berlin. Aber der hat viel zu erzählen bei der nächsten Sendung. Da bin ich aber gespannt. Schauen wir mal. Ne? Wir machen heute 65er Charts, haben wir noch eine ganze Menge, heute sehr Beatles-lastig. Am Mikrofon wie immer René Jäger. Bis gleich. Oldie-Kiste der Düsselwelle, hat man schon gesagt, Tobi, wir haben heute eine sehr, sehr, sehr Beatles-lastige Sendung. Das ist auch kein Wunder. Denn die Beatles waren in den Charts irre viel vertreten in 65. Ja, man kann wie? Das so ein bisschen schon sehen. Stones 3 Titel, Beatles 12. Das ist immer so geblieben. Ne? Ja, irgendwie. Ja, ja, ja. Aber wir steigen mal ein mit einem ziemlich farblosen Titel von den Beatles, der I Feel Fine. Der war im Januar 65 in den Charts und direkt danach kam Rock'n'Roll Music. Wobei das ja Songs sind, die vom Album Beatles for Sale sind, das Ende 1964 schon erschienen ist. Das waren die Reste davon, die waren dann noch in Charts. Die waren dann 65 erst in den Charts. I Feel Fine haben die Beatles geschrieben und Rock'n'Roll Music haben sie gecovert. Von Chuck Berry. Thank you. jetzt habe ich mal in die Charts hier geguckt. Kannst du dich noch erinnern an den ersten Titel, Nummer 1, Charts 65. Du wirst staunen, Il Silenzio. Oh Gott, ja. Abschiedsmelodie. Aber die ist mir auch noch ein Begriff. Das ist so ein Tröterich gewesen. Und dann kam Don't Ha-Ha, Downtown, Cadillac, Santa Domingo, das war mein schönster Tanz, du bist nicht allein. Und dann ein Lichtblick, Wulli Wulli. Oh, aber wow. Wir machen jetzt mit der Beatles Konkurrenz weiter. Und die haben auch Anfang der 65er in den Charts gehabt, den Titel Last Time. War auch relativ bekannt. Ne? Ja, klar. Und, Last Time, Stones. Beatlemania, die hat ja nicht so auf die Stones übergegriffen. Ne? Das gab es bei den ja, Stones. Ja, es gab nicht. Bei den Stones auch die Hammer-Fans. Das waren zwei verfeindete Lager damals, die Stones-Fans und die Beatles-Fans. Die Beatles zählten zu den relativ geschniegelten und die Stones zu den schmuddeligen. Ja, wobei die Mädels mehr auf die Beatles standen und die Jungs schon mitunter mehr auf die Stones. Viele Eltern auch, wenn die den Mick Jagger gesehen haben. Ja, spätestens dann. Habe ich gesagt, Gott sei Dank, dass es die Beatles gibt. Ja, genau. Aber Rolling Stones war eine Bluesband, die relativ schnell dann hochgekommen ja, ist. Genau. Und ihrem Stil eigentlich immer so ein bisschen treu geblieben ist. Im Grunde, ne? Ja. So als Bluesband. Wir steigen mal ein mit Last Time und dann als zweiten Titel. Da fing dann eine ganz neue Ära an mit Melodie, Rock. Das war von den Byrds, Mr. Tambourine Man. Ja, das war die neue Musik aus Amerika, die sich inzwischen bekrabbelt hat. Die Amerikaner haben inzwischen der British Invasion ein bisschen was entgegenzusetzen gewusst. Das wurde dann ein wenig elektrifiziert. Ja, so am Bob Dylan zu hören. Ja, genau. Und Bob Dylan durfte das ja nicht machen, elektrisch. Ja, der hat aber trotzdem. Fett sauer. Da haben sie ihn ja mit Tomaten und Eiern beschmissen im Anfang. Aber bei den Byrds war das alles in Ordnung. Ne? Ja, da ja, ja, hat klar. Sich keiner beschwert. Ja. Aber war ein ganz toller Titel in der Zeit. War eigentlich 65, da war für alle Richtungen war was vorhanden. Ne? Mhm. Und wir steigen ein jetzt, Last Time von den Stones und Mr. Tambourine Man von den Byrds. ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Hier ist immer noch die Olde Kiste der Düsselwelle und mein Gast ist ganz begeistert von der Musik. Ja, ich kenne das ja auch alles noch. Und der Bob Dylan war auch richtig begeistert von den Birds, ne? Ja, wie die erstaunlicherweise seine Musik interpretiert haben. Vielleicht hat er damals schon gedacht, boah, das würde ich gerne auch machen, aber da waren die Leute ja ganz komisch drauf. So schön wie der David Crosby oder wie der Roger McGuinn möchte ich auch gerne singen können. Ja, das konnte er ja Bob nicht. Aber sang schon ein bisschen anders. Aber die Stimme, die hat auch was gehabt, das muss man sagen. Ne? Ja, klar. Wiedererkennungswert. Und wie? Wir gehen jetzt nochmal zu den Beatles. Ganz großer Hit auch 1965, Ticket to Ride. Ja, die Beatles im Schnee, weiß ich noch, in dem Film Help. Das war von der Help LP, nicht CD, ja, LP. Das war eine Hör-zu-LP damals hier in Deutschland. Ja, die haben ihren Namen gegeben dann, ne? Gegen Bezahlung, gehe ich mal von aus. Ja. Dann so weiter. Gleich spielen wir auch nochmal Help, müssen wir auch spielen, auch 1965. Aber nach Ticket to Ride spielen wir dann nochmal die Lords. Die hatten den zweiten Titel 1968 mit Purple, kamen die in die Charts, schon zwei Monate nach Shaking All Over. Guck mal, das so waren schnell. Damals Taktzeiten. Ne? Boah, oh, oh. Zwei Monate da und dann beide Titel in den Charts, 65. Mhm. Das war so in Deutschland, Lords und Rattles war ähnlich wie Beatles and Stones. Ja. Die Rattles hinkten immer hinterher, ne? Und hatten auch bei weitem nicht ja, so viel. Ja, manchmal auch andersrum. Ja, aber die Anzahl der Charts-Titel war bei den Lords doch höher. Ah, ja. Aufs Gesamte gesehen. Ja. Ich denke, die Lords sahen auch immer geschniegelter aus als die Rattles. Ja, das die stimmt. Kamen ja von St. Pauli, ne? Ja, die kamen von St. Pauli. Ganz gefährlich. Aber wir spielen jetzt Ticket to Ride von den Beatles und Poor Boy von den Lords. Beide 1965 in den Charts. Ride by me. The wind comes. Das waren die Lords 1965 mit Poor Boy. Die werden uns in den nächsten Jahren auch noch oft über den Weg laufen. Die waren so bis 70 gut in den Charts vertreten mit vielen Titeln. Aber jetzt haben wir einen, der war 65 ganz neu, Manfred Mann. Och, ja, ja. Der Mann aus Südafrika. Du, war die, die war ein Glückstreffer. Ja, ja, ne? ja. Haben die aufgenommen und gesagt, komm ins Studio, aufnehmen, versuchen wir. Ne? Mhm. So ging das damals. Und wir haben dann 30 Bands getestet und wenn die Platten gekauft wurden, dann waren sie oben. Ne? Dann lief das. Aber bei dem Manfred Mann hat der Klaus Voormann gespielt, Bass. Ja, der hat doch auch sein Echo zurückgegeben, glaube ich. Ne? Ja, ja, jetzt gerade. Ja. Und der war auch eng verbandelt mit den Beatles. Ja, der hat das Revolver-Cover bezeichnet. Genau. Ja. Ob er Bass gespielt hat damals, weiß ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Ja, nee, bei den offiziellen Beatles-Aufnahmen wohl nicht. Wohl später bei John Lennon, bei dem Toronto-Konzert 1969. Da war er der Bassist. Paul McCartney war ja auch nie krank, sodass er hätte einspringen können. Ne? Ja. Er war ja immer gesund. Aber Manfred Mann, ich kann mich auch nicht erinnern, damals, der war auf einmal da. Also vorher lief da auch nichts. Und dann kam noch eine Band, die Kings. Ja. Die kamen auch so ziemlich aus dem Nichts. Ne? Ja. Und das wurde ja dann eine World Band so richtig hinterher. Die Kings waren richtig groß geworden. Die waren ja noch bis in den 90er Jahre waren die noch präsent. Unter anderem auch hier in Düsseldorf, in der Philipshalle, haben die noch 1987 die Halle richtig gut gefüllt. Ne? Kann ich mich auch erinnern dran. In der Zeit war das nicht so einfach. Ne? Die zwei Titel haben wir an. Du war Didi von Manfred Mann. Und der hat sich ja hinterher sehr, sehr geändert. Ne? Mit ja, progressiv geworden. Und, ganz progressiv geworden. Richtig gute Musik dann gemacht. Und Tired of Waiting von den Kings. Ach ja, das ist nachher auch gecovert worden von einer progressiven Band, nämlich The Flock mit dem Geiger Jerry Goodman, der später dann zum Mahavishnu-Orchester von John McLaughlin gegangen ist. Aber ich glaube, die bekanntere Band in 65 waren die Kings, ne? Manfred Mann, der hat sich auch um nichts geschert. Der hatte mal gesagt, ich will mit dem ganzen Zirkus hier nichts zu tun haben. Der hat seine Auftritte gemacht, ist sofort abgehauen. Ein Autogrammjäger war ihm schon zuwider. Ja, der war kein großer Publicity-Mann. Der war immer verdrückt, muss man so sagen. Manfred Mann, weiß ich gar nicht, war der auch in Düsseldorf? Kings, weiß ich, die waren hier. Kings waren so oft hier. Waren hier. Mhm. Das waren die ganz großen Bands, die waren damals alle in der Rheinhalle. Ne? Die hieß noch so, ja. Small Faces. An alle hier. Dover Didi und Die Hard of Waiting, zwei Titel aus 1965. There she was, just walking down the street singing. Dover Didi, Didi, Dum, Didi, Dum. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Dover Didi, Didi, Dum, Didi, Dum. She looked good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Holding my hand just as natural as can be singing. Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-dum. We walked on. To my door. My door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Well, I'm hurt. Mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. That's how we're gonna stay singing. Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh yeah. Do-a-diddy-diddy-dum-diddy-dum. We'll sing it to me. Das waren die Kings mit Tired of Waiting und da kamen ja noch ganz, ganz viele tolle Titel hinterher. Ja, viele, viele Kings-Titel. Dedicated Follower of Fashion zum Beispiel und Lola. Und der nächste Titel hier, da habe ich überlegt, ob ich das Ding kenne. Mrs. Brown's You've Got a Lovely Daughter. Kannst du da was mit anfangen? Boah. Herman Hermits, oder? Ja, ja, ja, ja, ja, oh ganz. Aber der Titel, also da muss ich sagen, den kannte ich nicht. Ich hab irgendwie ganz dunkel habe ich vorab mal daran angehört, aber konnte ich nicht viel mit anfangen. Herman Hermits war ja der Knaller-Titel No Milk Today. Ja. Aber so dolle war der auch nicht, ne? Aber ich habe auf Oldie Nights gesehen, die gibt's auch irgendwie noch, so eine Nachfolgeband oder so. Die kann haben sein. Auch bis in 2010 oder so weit gespielt. Aber echt? So ganz dolle waren die nicht. Aber hören wir mal an. Mrs. Brown's You've Got a Lovely Daughter. Haben die Mütter direkt alle Töchter weg, ja, weg. Weggesperrt. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed. She doesn't love me now. She's made it clear enough. It ain't no good to pawn. Walking about in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you. To see you. Tell her that I'm well and feeling fine. Feeling fine. Ooh. Don't let on. Ooh. Don't say she's broke my heart. Tobi, wir haben den Titel überlebt. Hermans Hermits heißen die richtig. Ja, ja. Aber so vom Hocker gehauen haben die mich nicht. Aber nee. Nie. Nee. Also die fand ich früher schon ziemlich schlimm. Aber sollten wir machen, die waren halt drin in den Charts. Auch mit dem No Milk Today habe ich auch nie verstanden, auch wie das nicht. Ding so hochkommen konnte. Nein. Wir machen weiter mit den Yardbirds. Heartful of Soul. Das ist ja auch ein guter Titel. Yardbirds, die sind ja hinterher, haben die sich auch noch weiterentwickelt. Hm? Eric Clapton stammt von da. Ja, ja, der hat ja viele andere Sachen dann noch gemacht, auch mit dem George Harrison zusammen. Hat genau. Auch dessen Frau übernommen. Ne? Genau. Passierte genau. In den Kreisen. Das war damals üblich. War normal, ja. War freie nicht, Liebe damals. Hat der dann die vom George Harrison übernommen? Keine Ahnung. Egal. Aber der Titel Heart Full of Soul, den spielen wir jetzt mal. Und jetzt kommen wieder die Beatles-Konkurrenten Satisfaction von den Stones. Oh, das war hart. Ja, das ja, war ja. Ein schlimmer Titel für die damalige Zeit. Ne? Ja, ja, ja, ja, ja. Da haben ja, sich ja, ja viele sehr aufgeregt. Aber damit hatten die Stones natürlich den Riesenerfolg mit Satisfaction. Ja, da haben sie auch lange von gelebt, ne? Bis heute, kann man ja sagen. Ja, bis heute, ja, klar. Wir spielen die zwei Titel mal, Heartful of Soul, Yardbirds und Satisfaction von den Rolling Stones. Dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where, and if she says to you, she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know, well if she had me back again, well I would never. I've got a heart full of soul. Tell her that I'll be there. And if she says to you, she don't love me, just give her my message. Tell her of my plea. And I know, well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I got a heart. Thank you. Das waren ja schon dolle Titel für die Zeit. Ja, und, kann man wohl Satisfaction, sagen. Die stand ja kurz vor dem Verbot. Ne? Oh Mann. Skandal, Skandal. Ja, da klar. Da fühlten sich alle bestätigt, die gegen die Stones waren. Ne? Aber dann kam Help, die Sunshine Band wieder die an Beatles den Start. Kamen zurück. Mit Help und da sagten ja auch einige, mit dem Titel Help hätten die ausgedrückt, dass sie eigentlich schon am Ende sind. Ne? Naja, das ist noch ein bisschen früh fürs Ende der Beatles. Nee, Help, da waren sie in voller Blüte. Vielleicht haben sie wirklich schon gedacht, Schnauze voll, jetzt so langsam. Ne? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Noch waren sie ganz gut dabei. Ja, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ein angenehmes Leben noch war, was sie geführt haben. Ja, die wurden haben, ja ständig, ne, von den Fans verfolgt, klar. Ja, erstmal das und du konntest dich ja noch nicht mal drehen auf der Straße. Nein. Da ging ja überhaupt nichts mehr. Oh. Mal in der Nase bohren und so ging auch nicht mehr. Ne? Das ging dann weltweit durch die Presse. Und jeden Tag. Ich habe irgendwann mal gelacht hinterher, da mit diesem CD-Titel I'm the Walrus. Kennst du die? Ja. Und, ja klar, später aber. Da haben sie ihn mal gefragt, was er sich denn bei gedacht hätte. Das wäre ja ein völlig blödsinniger Text. Und dann hat er gesagt, ich habe mich gefreut auf das, was die Presse erzählt, was ich mir gedacht habe dabei. Das war so ein Verarschungstitel. Ja, klar. Aufgenommen, ne? So, jetzt hören wir Help von den Beatles, 1965. Und der nächste Titel ist von den Animals und der ist We Gotta Get Out of This Place. Und der ist auch sehr bekannt geworden noch. Das war auch in den Hörern. Nicht ganz so bekannt wie House of the Rising Sun. Das war der größte Hit von Animals mit Eric Burdon. Ich finde den Titel, den wir jetzt hören, den finde ich besser als The House of the Rising Sun. Der war auch so ein bisschen einfach eigentlich. Ne? Ja, war auch ein uralter Folksong, House of the Rising Sun. Und in der Zeit hat er genau getroffen, ne? Kann man sagen. Aber ich finde den Titel besser. Also hören wir jetzt mal Help von den Beatles und We Got to Get Out of This Place von den Animals. Und dann mit Eric Burdon. Bald wieder am Ende der Sendung angelangt. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. girl, you're so young and pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Wir sind am Ende. Ui. Wie heißt das? Wir haben fertig auf Neudeutsch. Ja. Beatles waren toll und Animals war eine tolle Band. War eine gute Band, auf jeden Fall. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, diese Sendung war eine Produktion der Düsselwelle. In der Technik heute der Norbert Marbach. Vielen Dank. Genau. Mein Gast Tobias Wuttke, am Mikrofon wie immer René Jäger. Und eigentlich haben wir das Jahr 65 immer noch nicht ganz fertig. Müssen wir mal gucken. Das war nächstes Jahr, machen wir Rest 65 und 66. Da sind so viele Titel. Ja, 65 war ein Riesenjahr, ist doch klar. Jetzt vier Sendungen im Grunde, nur über 1965. Und alles tolle Musik. Nächstes Mal ist der Leo Lietz wieder dabei. Dann kann er ein bisschen erzählen, was eine Rockband auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer erleben kann, wenn sie da auftreten. Und vor allem, was man erlebt, wenn man mit Ritchie Blackmore auf Tour geht, waren die ja in Berlin und Prag. Ich denke, da kann man auch einiges erleben. Wie sie sich da behauptet haben gegen Ritchie Blackmore. Auch ich denke, bei dem Feiern anschließend hat das alles geklappt. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Von hier aus tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank in die Technik. Vielen Dank an den Tobi. Den Titel habe ich ganz vergessen anzusagen. Kansas City nochmal von den Beatles. Auch ein ganz toller Titel. Und das hier ist ein Medley. Tschüss, tschüss. Tschüss.